Ska ist der Vorläufer des Reggae, Anfang der 60er Jahre in Jamaika entstanden, aber heute, mehr als 30 Jahre später, hat Ska nichts von seinem Reiz verloren. Ska ohne Ende, also in den nächsten zwei Stunden hier im Soundcheck. Am Mikrofon ist Rainer Blume. Die Geschichte des Ska beginnt Anfang der 60er Jahre auf der Karibikinsel Jamaika. Die einheimische Musik war bis dahin Calypso und Mento. Doch die fortschrittlichen Musikfreunde hörten damals die nur 100 Kilometer entfernten US-Radiostationen in New Orleans ab und kamen so in Kontakt mit Bebop Jazz und dem Rhythm and Blues aus New Orleans mit dem typischen Laidback-Rhythmus. In einer Mischung aus all diesen Stilen entstand der Original Ska, der anfänglich größtenteils von Instrumentalgruppen gemacht wurde. Die Stars der Original-Ska-Szene waren damals die Scatellites mit den Legenden Tommy McCook, Saxophon und Don Drummond, Posaune. Erst später kamen Sänger und Gesangsgruppen hinzu und dazu zählte übrigens auch Bob Marley, der Anfang der 60er Jahre in der Ska-Szene seine ersten musikalischen Schritte machte. Wir wollen aber nicht ihn, sondern seinen ersten Förderer hören, den Sänger und Songschreiber Justin Hines. Doch zuvor noch Tommy McCook und die Scatellites. We'll be right back. Monkey blind, he's a mooring egg. The eye of the monkey blind is a Maury echo. The eye of the monkey blind is a Maury echo. I'm not a tracing nor complaining, I'm just throwing. He that exalted himself shall be abased. We've always come to know who love to grab the home. Meekly wait on, murmur not, you better hold on to what you have got. The higher the monkey climb is the more he Thank you. Das war gerade der Posaunen-Scatellite Don Drummond. Aus dem Ska entwickelte sich ab Mitte der 60er Jahre der sogenannte Rocksteady. Auch das noch ein Vorläufer des heutigen Reggae. Aus der Übergangszeit von Ska zu Rocksteady hier jetzt drei Aufnahmen, wobei anzumerken ist, dass die Übergänge nicht abrupt, sondern fließend vonstatten gingen. Dass also die beiden Stile mal mehr oder weniger stark herauszuhören sind. So zu hören bei der Gruppe Zimmerip und bei der Ska-Legende Prince Buster. I want all you skinhead to get up on your feet. Put your braces together and your boots on your feet. And give me some of that old moon stamping. Get ready. We got 3 million miles to reach on the moon. So let's start getting happy now. Ready? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. On the moon, fellas. We gotta make sure that everything is thick and strong. All right? You gotta make sure you shine your boots. Brush your teeth, because the man on the moon looking different from man on the earth. That's what I say, boy. Now remember, I'm your boss, Skinner speaking. My name is Caleb. All right. Right. And remember, I'm the boss. You can see, look on my foot, or my feet, whatever you want to call it. You can see I've got the biggest boots. That's all right. Now, when I say sing, I want everybody to get in the groove and start singing because we're on the moon. Ready? One time. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Stomping. Ready? There we go. One stop. Now, we want to make sure when we get up in the herd, we got the moon on top of us. Now, when we finish this, we ain't got no problem on the moon, so we gotta wait till we get up to the herd to have a drink. Okay? Yeah. All right. Now, we want to make sure that everybody's still in the groove when we get back. So let's start singing one more time. Ready? Yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Whether you whine or grind, whether you whine or grind, she shake it up right on time. She shake it up right on time. She like it long, she like it strong. Rum or hard, you can't go wrong. Whether you whine or grind, first thing she asks if you have your brush. If you have your brush, you can avoid the rush. Whether you whine or grind. She like a rough, rough grinder. She like a cool, cool whiner. Whether come whine or grind. Whether you whine or grind, whether you whine or grind. here come wine, don't grind. She like when you whine or grind. Toots in the Maytals, hier noch im Stil der Mid-60er Jahre, aber mit einem Stück, mit dem sie 10 Jahre später, zur Hochzeit des Reggae, einen riesen Hit hatten, Pressure Drop. Als Anfang der 70er Jahre sich aus Ska und Rocksteady der Reggae entwickelte, ging es mit dem Ska natürlich rapide bergab. Erst Ende der 70er griffen ihn junge, weiße Musiker in England wieder auf. An vorderster Front Jerry Dummers und seine Gruppe The Specials, die mit Hilfe des jamaikanischen Posaunisten Rico Rodriguez eine neue, zeitgemäße und schnellere Form des Originals Cars entwickelten. We'll be right back. girls go by, spending money on sleep all day. It's the only way. I'm a parasite. I creep about at night. Das waren drei Titel vom Posaunisten Rico mit den Specials. Ende der 70er Jahre hatte der Ska für zwei Sommer lang ein richtiges Revival. Eine ganze Reihe von Gruppen wie Madness, The Beat, die Selectors, die Body Snatchers und natürlich die Specials lösten damals eine regelrechte Ska-Welle aus und einige der Bands eroberten sogar die Popcharts. Thank you. I sometimes wonder if I'll have the chance just to sit with my children in a holiday jam. A life seems pretty in your cold gray hands. Would you give a second thought? Would you ever give a damn? I doubt it. Stand down, Margaret. Stand down, please, stand down, Margaret. I say stand down, Margaret, stand down, please, stand down, Margaret. Stand down, Margaret, stand down, please, stand down, Margaret. I say stand down, Margaret, stand down, please, stand down, Margaret. Thank you. Die Specials waren das mit Concrete Jungle. Wie man hören konnte, hat dieser Song mit dem gleichnamigen Bob Marley-Titel natürlich nichts zu tun. Das Erstaunliche an der Ska-Welle Ende der 70er war, dass die ganze Musik auf einem einzigen Plattenlabel passierte, und zwar auf dem von Jerry Demers und den Specials mitbegründeten Two-Tone-Label. Deshalb wird die Musik heute gerne Two-Tone-Ska genannt. Übrigens, alle Versuche der Plattenmultis, damals auf diesen Erfolgszug zu springen, schlugen fehl. If you have the race,

Das waren nochmal zwei Gruppen aus der Zeit des englischen Ska Revivals. The Selector mit dem Hit Celebrate the Bullet und davor die Special-Nachfolgegruppe The Special AKA mit Racist Friend, das schon sehr reggae-mäßig klang. Beeinflusst von dieser Musik der End-70er Jahre haben sich in den letzten Jahren viele neue Ska-Gruppen gebildet, und zwar in der ganzen Welt. Beispiele gibt's gleich nach den Nachrichten hier im zweiten Teil des Soundchecks zu hören. Vorher aber noch eine der letzten Aufnahmen von The Special AKA, ein Stück, das dem damals noch inhaftierten Nelson Mandela gewidmet ist.